Okay, komm, Steffen, los, ab, wir müssen. Wohin? Wir müssen jetzt schnell ab in den Aufzug, komm. 13. Etage wieder? Ja, oder? Ja, bist du bereit? Ja, so bereit war ich noch nie. Ja, dann geht's los. Sie haben Etage 13 erreicht. Etage 13, der Podcast rund um Filme, Games, Serien und vielem mehr. Ihre Gastgeber sind Steffen Liebschner von den Comic-Cookies und Bastian Richelzagen von Der Komiker. Herzlich willkommen auf Etage 13. Ja, herzlich willkommen hier bei Ihrer Lieblingsetage, der Etage 13, der Etage rund um Film, Funk und Fernsehen. Ich wollte es vermeiden, das zu sagen. Moment, falscher Podcast. Ja, natürlich wie immer dabei, der liebe Steffen. Hallo, Tag schön. Ich bin gerade noch so voll im Intro. Dieses Gitarrensolo. Oh, ist das geil, dieses Aufzug-Gitarrensolo. Ja, und da der Steffen das nicht macht, stelle ich mich selber vor und ich bin so, wieder euer Basti. Basti, guck mal da, der hallo, Basti. Hallo, der kleine Basti. Ja. Hallo. Der Basti ist auch wieder da. Richtig. Klingt heute nur wie Baby-Hitler. Wie Baby-Hitler. Er versucht es auf jeden Fall zu vermeiden. Ich habe dem Steffen im Vorgespräch gesagt, dass ich dieses Mal nicht wie Hitler klingen möchte. Und deswegen versuche ich auch nicht zu übersteuern. Deswegen alles Konfuzius, alles Zen. Und wenn ich den Pönack raushängen muss, dann liegt das nur an dir. Nur an mir. Denk ans Chakra und so. Apropos Chakra und so, ich trinke hier gerade eine Club Mate und zwar ist mein Getränk heute eine Winteredition der Club Mate. Gibt es davon verschiedene Sorten? Streng limitiert, ja natürlich, streng limitiert und nur für kurze Zeit. Kannst du mal sagen, nach was Mate eigentlich schmeckt? Nach Plätzchen, Glühwein und Liebe. Also zumindest diese hier. Das alles in flüssiger Form, ja, lecker, lecker, lecker. Ja. Da werde ich mir erstmal gleich ein paar Lebkuchen zerreiben, weil es genau die richtige Jahreszeit ist, um mir erstmal weihnachtlich einzublasen. Also, Wie meinen? Was denn? War irgendwas Schlimmes? Wir haben uns ja schon länger nicht mehr gehört. Das letzte Mal haben wir uns in WhatsApp zerstritten und jetzt sind wir schon wieder freundlich vereint. Das ist die Wiedervereinigungsfolge hier. Das letzte Mal haben und wir uns, haben uns ziemlich lange gehört sogar. Hey. Ja, das Problem ist, ich bin mit dem Daumen juckend eingeschlafen, weil ich die ganze Zeit auf dem WhatsApp-Button eingeschlafen bin. Und wir bedanken uns auch nochmal recht herzlich bei unseren Gastsprechern, die wir in der letzten Folge hatten. Richtig. Das waren ja diesmal ziemlich viele. Und da darf ich nur auch nochmal einen wichtigen nennen, nämlich Kommissar Barindu. Dankeschön, dass der in dem Fall das Intro und das Outro gesprochen hat. Der war super, ja. Der war super. Ja, Steffen, die wichtigste Frage zu Anfang. Was hast du bis jetzt erlebt? Wie viele Monate ist es schon rum, dass wir uns das letzte Mal live gesprochen haben? Also auch ohne Anwalt. Weiß ich jetzt gar nicht. War im Januar, oder? Ende Januar oder Anfang Februar? Also auch live? Haben wir uns da live gesprochen gehabt? Ach, live. Das war jetzt nicht WhatsApp, nee. Ne? Live ist schon letztes Jahr gewesen, genau. Ja. Boah, krass. Er hat nämlich, der Steffen ist so lieb gewesen, hat weder zu meinem Geburtstag angerufen, der hat mir nur eine kleine Nachricht geschickt, der hat gesagt, immerhin. Ist irgendwas? Ja, immerhin. Aber ich habe gedacht, unser Podcast-Kollegen, krieg ich schon lecker Anruf, du singst ein bisschen. Ich hätte sogar an dem Tag erwartet, hätte ich gedacht. So, jetzt haben wir meinen Geburtstag auch abgehandelt, damit die Leute auch wissen, dass ihr alle zu spät dran sind. Ihr seid alle scheiße, alle miteinander. aber wir wollen nicht so lange anfangen, wir wollen auch nicht so viel ins Feedback gehen. Oder hast du irgendwas gehört zur letzten WhatsApp-Folge? Hat da irgendeiner was gesagt? Streitet euch nicht oder sowas. Aber egal. Nee. Okay. Wo bleibt sie, hat jemand gesagt. Wo bleibt sie? Ja, ich kann mir auch vorstellen, wer das wieder war. Das war bestimmt unser Fan Nightsub, der kranke Kerl, der wieder Fanfiction in seinem Keller schreibt. Nee, wir gehen natürlich direkt in die Themen rein. Wenn ihr es nicht vergessen habt, dann sind wir natürlich der Podcast rund um Film, Funk und Fernsehen, nur ohne Comics. Immer noch. Weil das haben wir in anderen Comics, in anderen Podcasts zu tun. Der Steffen ist da bei den Comic-Cookies unterwegs und ich bin zeitweilig mal der Komiker. Das war's dann für die Schleichwerbung für die anderen Kanäle und wir fangen mit unserem ersten Thema an, das ein Comicfilm ist, Steffen. Wir waren nämlich bei dem welchem Film? Warte mal. Wie hieß der denn gleich nochmal? Der auf jeden Fall mit Ryan Gosling, der. Genau, Ryan Gosling, der Green Lantern zuvor gespielt hatte, war jetzt zu sehen in, nein, es war natürlich Ryan Reynolds. muss mir merken. Der da gespielt hat den Deadpool. Ja, du warst drin und ich war drin. Ja. Mit wem warst du drin? Mit derselben Truppe wie aus dem letzten Mal. Plus, also okay. Das letzte Mal, siehe WhatsApp-Episode, Nummer so und so. Und ja. Das letzte Mal und genau, mit derselben Truppe und mit noch zwei Leuten mehr, mit drei Leuten mehr sogar. Also es war ein bunter Haufen, ja. Okay, bevor wir beide anfangen zu reden, was haben denn dein Expertengremium gesagt? Wie viel warst du denn drin? Ich war mit drei weiteren Leuten drin und ich habe auch noch zu meinem Kinobesuch gleich noch ein bisschen was zu erzählen, aber vorher will ich die Meinung deiner Experten wissen, weil die ja beim letzten Mal schon so ausgewogen waren bei Star Wars. Ausgewogen waren die? den hat's auch super gefallen. Also das ist jetzt, ich sag mal so, das ist ein Film, da erwartet man, glaube ich, nicht so viel. Und okay. das, was man nicht erwartet, ist halt erfüllt worden. Also es ist... Wie reichlich nein, neutral ist, für einen Nerd. Nein, es ist ein sehr schöner, kurzweiliger Film, der einfach Spaß macht. So waren wir uns alle einig. Also da kann man gerne noch einen zweiten Teil von sehen. Ja, dann kommen wir auch zum nächsten Film direkt kommen. Nein, du also, wolltest ja auch noch was sagen. Ja, ich wollte auch noch was sagen. Ja, weil im Endeffekt kann ich mich nur anschließen. Jetzt haben wir das schöne Fazit ja eigentlich vorweggenommen. Aber mit diesem Kinobesuch habe ich noch ein paar andere Sachen verbunden. Denn mein Problem ist, ich habe, es hat gar nichts mit dem Thema des Films eigentlich zu tun. Das will doch gar keiner wissen, was du auf der Toilette vorher im Kino gemacht hast. Popcorn gegessen, weil ich das ja nicht absetze. Auf der Toilette? Ja, klar. Direkt so durchrutschen lassen, gell? Also wenn du mich auf der Schüssel... Wenn du mich im Kino siehst, habe ich immer einen Popcorn in der Hand, egal wo ich bin. Auch auf Toilette. Auch wenn ich im Pornokino bin, habe ich als erstes nur Popcorn dabei. Nein, und zwar gibt's dann ein Thema... So ganz am Moment, den muss ich springen kurz. Ganz, wenn du am Ende der Tüte bist, dann so, ach, da ist er, ja. Da war er. Oh Mann. Ich lasse Chef mal auslachen, denn ich habe ein Thema, was mich wahrscheinlich gar nicht so sympathisch macht. Ich habe nämlich ein Wieso Thema macht? Mit. Ich versuche es immer wieder. Ich habe nämlich ein Thema, das ich muss ein bisschen rumdrucksen, weil ich weiß wirklich nicht, ob ich es erzählen kann. Also erstmal eine Vorgeschichte muss ich erzählen, damit ich auch die Nachgeschichte erzählen kann. Also, ich bin in meiner Heimatstadt, ich komme aus dem beschaulichen Wipperfürth, geht mal alle auf wipperfürth.de, bringt mal die Seite zum runter. Mit Ü, ne? Zum Downen, wir haben ja so viele Hörer, dann schön auf wipperfürth.de gehen, ihr wisst, was ich so durchgemacht habe. In welcher Klapse ich gelebt habe. Auf jeden Fall, in Wipperfürth war ich mit einem guten Kumpel einkaufen. Und dann sehe ich von Weitem einen riesigen Kerl. Also wirklich so 2,10 Meter. Und ich bin ja schon 2 Meter. Minus 14 Zentimeter. Ja. Dieser riesige Kerl kommt mir schon sehr komisch vor. Und ich denke mir die ganze Zeit so, was stimmt denn mit diesem Kerl nicht? Ich fahre also Rolltreppe. Ich fahre mit der Rolltreppe mit meinem Kumpel hochgefahren. Mhm. Und will eigentlich die ganze Zeit schon zu meinem Kumpel auf was sagen, weil ich hab gedacht so, sag mal, der große Typ, ne, kann es sein, dass er ein bisschen geistig behindert ist? Irgendwie sowas in die Richtung. Ich wollte so sagen, er wirkt ein bisschen, wie sage ich jetzt am besten, ohne unpolitisch scheiße zu sein, so ein bisschen einen Ratsch am Kappes hat, sagen wir bei uns. Das ist schön umgangssprachlich, das wird ja nicht so schlimm. Wir fahren also direkt hoch und fahren dann hoch und dann steht dieser Typ hinter uns. Und dann sagt dieser, Steffen hat gerade gegoogelt, wipperfürth.de, da weißt du mal, weil ich kenne deine Heimatstadt, du kennst meine ja nicht. Wir machen bald auch mal eine schöne Tour und dann kriegst du eine bergische Kaffeetafel. Dann steht der Typ hinter uns und sagt, ich versuche es jetzt nicht zu parodieren, ich sag's original, wie er es gesagt hat, so, ich brauche noch Salzstangen und Zitronentee. Und mein Kumpel so, bitte? Ja, ich kauf dir Salzstangen und Zitronentee, alles in Ordnung. Mein Kumpel kannte also diesen Typen und ich im Kopf natürlich hatte dieses Attribut so, boah, was ist das denn für ein komischer Typ, ne? Also wirklich so ein bisschen abfällig im Kopf. Und dann gucke ich meinen Kumpel an, nachdem der weg war, und sag so, du, ich hab gedacht, der wäre ein bisschen ballerballer. Aber er ist ja geistig behindert. Gut, dass ich nichts gesagt habe. Ich hätte mich echt schlecht gefühlt. Vorgeschichte. Es macht mich schon nicht so sympathisch. Ja, ich weiß, es macht mich nicht so sympathisch. Ja. Aber es geht noch weiter. Ich muss das jetzt erzählen, weil es gehört zu diesem Kinobesuch dazu. Und zwar folgendermaßen. Überleg dir das gut, ne? Also, ich zieh das der Anwalt und so, also du weißt. Ich zieh das jetzt durch, weil es ist so dieses typische, komm, es ist dieses Schubladendenken. Wenn man mich von Weitem sieht, dann denkt man sowieso, boah, der frisst ja den ganzen Kartoffelsalat weg und schmeißt sich das Bier rein. Finde ich völlig in Ordnung, stimmt? Das Erste, was ich gedacht habe, als ich dich gesehen habe. Der ist doch Kartoffelsalat, der Junge. Und so hat man halt so auch seine typischen Vorgedanken. Wenn man jemanden auf der Straße sieht, der sehr dunkel gekleidet ist, dann denkt man, wow, hier so ein Emo-Typ, der ritzt sich zu Hause wahrscheinlich irgendwas mit der Kinderschokolade ein. Und so habe ich halt dieses Schubladendenken gehabt. Ich habe jetzt dieses Schubladendenken auch in Deadpool gehabt. Ich saß in Deadpool drin, ja, und die ganze Zeit während des Films saß jemand neben mir, den habe ich vorher im Licht nicht gesehen. Der hat Folgendes gemacht. Er hat das hier gemacht. 5 Sekunden später. 5 Sekunden später. 5 Sekunden später. Und ich so, Aggression, Aggression. Und das Schlimme ist, oh, mir fällt gerade ein, ich bringe da gerade was durcheinander. Können wir kurz Deadpool streichen und sagen, wir waren in der Hateful Eight? Das stimmt nämlich, wir waren eigentlich in der Hateful Eight. Ist egal, es hat also gar nichts mit Deadpool zu tun. Also ich war in der Hateful Eight, weil das ist wichtig für die Geschichte. Hateful Eight, kommen wir ja gleich zu. Bei Hateful Eight gab es ja im Endeffekt viele Dialogsequenzen, aber auch Action-Szenen, die richtig brutal waren. Und das einzige Mal, wann dieser Typ gelacht hat, war, wenn ein Kopf weggespratzt worden ist. Und ich habe neben diesem Typen gesessen. Das ist jetzt aber auch nur für die Demonstration der Geschichte. Und es hat wirklich so übersteuert. Und was denkt sich der Richter im Kino? Nehmen Sie an, boah, was ist das für ein Prolltyp? Was geht der mir auf den Sack? Kann er nicht einfach mal die Schnauze halten? Das Problem war, der Film ist sehr lange, The Hateful Eight. Und zwischendurch habe ich wirklich gedacht so, boah, gleich gehe ich, was heißt, gehe ich rüber? Ich hätte ja eigentlich nur meinen Arm auf diesem Pärchensofa einfach nur auf seinen Schoß legen müssen und hätte sehr komisch geguckt, wenn ich ihm seine Eier zerquetscht hätte, was ich zwischendurch so im Kopf hatte. Habe ich aber nicht gemacht. Film, es geht langsam zu Ende. Das Licht geht wieder an. Ich guck nach rechts drüben und es kommt im Endeffekt dieselbe Konsequenz wie bei dieser Geschichte in der Heimatstadt. Der junge Mann hat halt Down-Syndrom gehabt und ich hab ihn in meiner Vorstellung halt für so einen richtigen Proll gehalten, der die ganze Zeit so richtig krass, alles total witzig. Nein, das war halt sein angeborenes Naturell und sonst was. Und wieder hat meine Schublade sich so kaputt gedacht und ich habe mich richtig geschämt. Ich bin rausgegangen und ich mache mich nicht sympathisch damit, aber ich kann es nicht. Also du denkst zumindest drüber nach. Also das heißt, es lehrt dich, mal so ein bisschen die Vorurteile beiseite zu legen. Sondern also im Moment habe ich hier einen etwas beleibteren Jungen vor mir mit einer krassen Apple-Uhr. Was denke ich über ihn? Dass er sehr haarige Arme hat. Ja. Nein, also das musste ich unbedingt mal loswerden, weil es war so eine Gewissenssache. Und ich war froh, dass ich das jetzt erzählt habe. Es macht mich vielleicht nicht so sympathisch, aber jetzt ganz ehrlich, du hast bestimmt auch eine Geschichte mit Schubladendenken bei dir irgendwo. Du kannst mir nicht sagen, dass du Leute nicht von vornherein irgendwie ein bisschen... Aber ich versuch's tatsächlich immer mehr abzustellen. Weiß nicht, ob mir das so gelingt, aber ja. Und trotzdem podcastet er noch mit mir. Ich bin so glücklich. Mal gucken, wie lange noch. Schön, dass diese Anekdote also gar nicht zu dem besprochenen Film passt. Wir kommen also zurück zu Deadpool. Über den hast du ja bestimmt auch Vorurteile. Den hatte ich auch Vorurteile. Also du hast ja gesagt, dass Deadpool, im Endeffekt hat man nichts erwartet. Da würde ich Einspruch erlegen. Klar, man selber erwartet nichts, aber alle anderen haben etwas erwartet. Also mir ging es schon richtig auf den Sack, wie ich immer von Deadpool so, was für ein Deadpool? Hast du Deadpool geguckt? Oh. Von Leuten, wo ich gedacht habe, so, ihr wisst ja nicht mal, was der Deadpool ist. Ihr habt ja noch nie einen Comic davon gelesen. Ich muss dazu sagen, ich auch nicht. Ich habe auch noch nie einen Comic von dem gelesen. Ich wusste aber, worum es in dieser Figur geht. Oder sogar zwei. Und es gibt lustigerweise viele Frauen in meiner Freundesliste und sonst was, die sagen, boah, Deadpool ist so witzig. Und das hat mich schon so ein bisschen eifersüchtig gemacht. Weil er lustig ist und Ryan Gosling ist. Ich weiß. Ja. Oh, ja, jetzt sag, du wolltest was sagen. Das, was knatt, lieber Hörer, ist mein Bett, wie gesagt. Wichtige Nebenanmerkung. Ja, wie hat dir denn das Intro gefallen? Ach, und jetzt kommt schon die zweite Geschichte, die ich erzählen darf. Und zwar habe ich zu dem... Ich werfe immer so Knochen hin, weißt du? So. Jetzt kommt nichts mehr. Bello, da! Jetzt, Jetzt kommt nichts mehr mit geistig Benachteiligten oder körperlich benachteiligten Menschen. Sagt man auch, das ist, glaube ich, politisch korrekt. Sondern jetzt kommt einfach nur, dass ich am Popcornstand gestanden habe und meine übliche Galone Popcorn bestellt habe, die mir ja immer so eimerweise Titanic-mäßig in so einen riesigen Becher reingefüllt wird, den ich alleine verzehrt habe. Egal, auf jeden Fall stand hinter mir eine Person, die war penetrant immer und sagt, ey, du musst unbedingt die Credits gucken. Du musst unbedingt, wie heißt es, Credits? Ne, am Anfang heißt es nicht Credits, sondern du musst unbedingt den Vorspanntext lesen. Du musst den Vorspanntext lesen. Und was war? Ich war natürlich genervt auf der einen Seite, dass sie es immer so wieder energisch wiederholt hat. Aber was wollte ich am Anfang des Films? Unbedingt den Vorspanntext lesen. Und der Vorspanntext kam bei Deadpool und er war sehr lustig. Ich habe mich sehr kaputt gelacht. Und jetzt kommt mein Problem mit Deadpool. Und das hat auch der Kollege, der mit mir dabei war, ganz interessant formuliert. Der war der einzige Mann, der mit dabei war, der meinte, ich hätte es mir witziger vorgestellt. Und da habe ich mir überlegt, ja, der Hype hat so ein bisschen dazu beigetragen, dass man sich so denkt, das muss ja der mega knaller, krass, mega fucking super awesome Film sein. Muss dazu aber sagen, ich selber habe meine Erwartungen so runtergespült, dass ich gesagt habe, so, es ist ein Superheldenfilm und er soll witziger sein als andere. Und das war auch. Also für mich hat das total erfüllt. Er war okay. Aber mir... Ich habe das auch schon in meiner Filmrezension gesagt, aber zum Beispiel, man muss ja auch Vorschläge geben, wenn man denkt, das könnte man noch anders machen. Wie der Kommunikator. Hör da auf! ich gebe einen Vorschlag, was ich noch witzig gefunden hätte. Ich hätte auch gedacht, er übertreibt ein bisschen mehr. Zum Beispiel gibt es ja, also, kurzer Spoiler für die Leute. Nee, das kann man nicht machen. Das muss ich jetzt machen, um es zu erklären. Ganz kurzer Spoiler vom Anfang. Wir haben ja gerade über die Vorschautexte gelesen. In den Vorschautexten gibt es einen Satz, der heißt, es gibt wieder einen beschissenen Cameo oder sowas. Also, ne, und dann habe ich gedacht, ja gut, okay, dann wird auch mit diesem Cameo nachher vielleicht auch irgendwann gespielt, weil wir kennen ja alle Marvel-Filme, wer es nicht weiß, Stan Lee, das ist der Erschaffer von vielen Figuren, kommt in jedem Film einmal kurz vor. Auch in diesem Film, da überrasche ich jetzt keinen mit. Und ich habe mir sowas Lustiges gedacht, wie, wäre das nicht super, wenn Deadpool ist halt Meta, Meta, Meta, wenn Deadpool zum Beispiel einfach mal zwischendurch auf Stan Lee trifft und Stan Lee glaubt einfach, er wäre ein Superschurke und er kriegt so einen richtig billigen Scheißauftritt. Einfach so total überspitzt, total übertrieben. Solche Sachen, es waren überspitzte Sachen drin, die waren auch übertrieben, aber es hätte ruhig mehr sein können. Also es war mir sogar noch zu wenig. Es war mir sogar viel zu viel 0815 Heldenstory, weil letztlich nachher in der, also ich, Entschuldigung, wenn ich 0815 Heldenstory sage, dann meine ich damit auch, wir müssen fast gar nicht spoilern, weil wir wissen ja, wie es abläuft. Es gibt immer irgendjemanden aus deiner näheren Umgebung, der wahrscheinlich gefangen wird, sie ist Spider-Man, und der gerettet werden muss. Das können wir auf alle Schema von allen Superheldenfilmen drauflegen. Auch hier. Aber ja, dazu muss gesagt werden, der Humor ist gut. Und jetzt will ich, dass du redest, weil du schläfst schon fast ein, sehe ich im Video. Was? Ich doch nicht. Ja, genau. Aber wo warst du jetzt? Ich muss jemand gesagt, gerettet werden. Ja. Es ist, ich habe gesagt, ja, er ist schon witzig, aber er hätte noch mehr sein können. Es hätte noch mehr sein können, aber ich fand's okay. Und wie gesagt, vielleicht will man sich auch so ein bisschen was noch aufheben, weil der zweite Teil scheint ja schon gesichert zu sein durch den Erfolg vom ersten. Ja. Dass man da einfach noch ein bisschen mehr reinbringen möchte. Und ja. Aber was ist das mit diesem Aufheben immer? Das ist doch, wird doch im Endeffekt jetzt mittlerweile bei allen Marvel-Filmen gemacht. Ja. Das ist so, als würde ich dir sagen, am Ende sagt dann einer, es war doch von vornherein als Trilogie geplant. Weißt du? Ja, aber das ist für mich jetzt mittlerweile so eine Ansicht zu sagen, guck mal, Steffen, wenn ich jetzt mit dir in die Kiste steige, ne? Und wir haben nur ein Vorspiel, ja? Und ich immer nur sage, ja, da kommt noch Teil 2. Dann wirst du auch immer sagen, ja, sag mal, bring doch mal Teil 2. Meinst du, hier mit dem kleinen Teil kriegst du Teil 2 hin? Ich will nicht alles haben. Ich will in Teil 1 will ich alles haben. Oh, verstehst du? Ich werde ja schon wieder in so eine Kölner Ecke gedrängt. Das ist ja ganz schlimm. Ja, ich hätte es natürlich jetzt auch mit einer Frau sagen können. Ich im Bett lieg hier. Ich muss dich ja auch emotional einbinden, dass du auch verstehst, so was emotional. Ich meine. Ja, also ja, wenn ich immer nur das Vorspiel bringe, wenn ich immer nur das Vorspiel für den nächsten Teil bin, ich will irgendwann ja auch mal ficken. So, jetzt habe ich es gesagt, ich weiß, Entschuldigung. Gut, dass wir explizit sind. Ja, sind wir, deswegen darf ich das sagen. Was ist denn das überhaupt für ein Dildo-Menschen da hinten auf dem Regal? Das bringt doch den Podcast-Zuschauer nicht, wenn du jetzt mal ein Dildo-Männchen auf dem Regal besprichst. Ich möchte mal so ein bisschen Substanz hier reinbringen. Was ist denn das da? Ganz hinten, neben der Tür. Da oben, das mit dem roten Ärmel voll. Das ist eine Wutpuppe und die bringt jetzt wirklich gar nichts, weil wenn du auf sie draufhaust, dann macht sie Aua, das tut weh. Mach mal. Die habe ich mal von meiner Schwester zum Geburtstag bekommen. Das ist auch schön. Das ist sehr schön. Gut, seitdem dass du so viele Puppe da oben. Tolle Geschenke bekommen hast. So, also. Ja, das ja, ist cool. Während andere Leute mich noch nicht mal angerufen haben. Egal. Ich hab dir immerhin eine WhatsApp geschickt. Erzähl mal deine lustigste Szene, die du findest bei Deadpool. Soll ich dir Zeit zum Überlegen geben? Ja, gib mir mal Zeit zum Überlegen. Aber ich also glaube, es war tatsächlich die Einstiegsszene zum einen, weil die, das fand ich auf gewisse Weise originell. Also das hatte ich jetzt so noch nicht gesehen. Und das andere fand ich halt dann auch so ein bisschen das erste Aufeinandertreffen von sag mal schnell, Colossus. Und, Colossus, der Fire-Dingens, also der Feuerfrau. Deadpool, genau, als er praktisch dann, ja. Genau. Ich fand's, ich fand auch, der lustigerweise, wenn man einen Film sagen muss, dass die Einstiegssequenz das mit das Lustigste ist, schon sehr komisch. Aber ich fand, und da ist mal bei mir wirklich der Nerd ein bisschen durchgekommen, wo ich am lautesten mitgelacht habe, waren halt die ganzen Anspielungen, als Ryan Gosling damals Green Lantern gespielt hat. Und, der immer noch Ryan Reynolds heißt. Ich weiß. Wir haben einen Bildungsauftrag auch gewisser. Ja, ja. Also, das fand ich auch im Anfang, wo er im Portemonnaie sieht man ja auch. Ich höre übrigens ein ganz Rauschen bei dir oder so ein Knarzen. Okay, von so ein Tongeräusch hatte ich gerade bei dir gehört. Das war mein Bett. Ach so, schon wieder. Ich hatte auf jeden Fall bei Ryan Gosling, wo in seinem Portemonnaie ein Bild von Green Lantern ist, sehr laut aufgelacht und wo es nachher nochmal in einer Szene sozusagen selber ansagt, so, ja, grün und animiert sollte es dann nicht sein. Ja. Und das fand ich dann, da habe ich sehr, sehr gelacht. Da war der Nerd wirklich von mir. Da habe ich auch gedacht, da kann ich jetzt auch fast als Einziger drüber lachen, weil ihr alle diesen Scheißfilm nicht gesehen habt. Ich wollte gerade zwischenfragen. Wie war es denn mit deinen Begleitern? Sind das auch Nerds? Also wissen die da Bescheid oder konnten die da in dem Moment jetzt nicht so herzlich lachen? Also, die sind so, also in dem Moment, glaube ich, haben die nicht, also ich bin ja ich muss zugeben, ich bin so der Lautlacher, wahrscheinlich bin ich für einen anderen Menschen im Kino, der selber der geistig Ballerballer gewesen und sich gedacht hat, boah, den werde ich erstmal gleich in die Fresse schlagen. Mhm. Eine Begleitung, also erstmal Deadpool kannte jetzt meine Freundin, die war auch dabei, hätte ich auch nicht gedacht, die übrigens für den ganzen Film nur gesagt hat, der ist eklig, warum hast du mir das nicht vorher gesagt? Ja, ist an manchen Stellen doch was eklig. Das ekligste für mich ist auch, Spoiler, aber es ist kein großartiger Spoiler, aber Wade Wilson, der Deadpool ist, wird irgendwann mal in eine Maschine reingelegt, bei ihm die ganze Atemluft entzogen wird. Das ist für mich brutaler gewesen als alles andere, was in dem Film drin vorkommt, weil allein die Vorstellung im Kopf tut sehr, sehr weh. Ja. Und meine Freundin hat gesagt, ekelig. Die andere Dame, die dabei war, meinte, ich finde das total zu mir, ich finde das total gut, dass du immer laut im Kino lachst, weil die hat immer genau dann auch laut gelacht, wenn ich gelacht habe. Also man muss nicht so hundertprozentig nerdig sein, weil man viele Sachen auch so versteht. Und der andere Kollege meinte halt, hätte witziger sein können, der was schon abgeklärter war. Aber so an den richtig krassen Nerd-Sachen haben die auch nicht lachen können. Mhm. Weißt du, was ich lustig finde, Steffen? Wir sind direkt eingestiegen über die ganzen Witze und wir haben noch nicht einmal über die Story gesprochen von Anfang an, sondern ich bin auf den Ding reingefallen, was du sonst normalerweise machst. Sehr viel kann an der Türkchen erzählen, wir vergessen die Haupthandlung. Ja. Nur zur Vollständigkeit halber. Wade Wilson hat Krebs und gibt sich deswegen Superkräfte. Ich muss noch kurz davor sagen, er ist halt auch ein Auftragskiller und Söldner. Ja? Mhm. Also von daher, und lernt halt auch ein Mädel kennen und als das gerade so ein bisschen glücklicher wird, die ganze Geschichte, so einen festen Hafen einzulaufen beginnt, zeichnet sich bei ihm halt der Krebs plötzlich ab. Ja? Genau. Mhm. Und dann kriegt er so ein Angebot von einem dubiosen Herren, den er auch sehr schnell mit Pädophilie in Verbindung bringt. kriegt ein Angebot mehr oder weniger, hier, wir geben dir Superkräfte, dafür kriegst du auch Selbstheilungskräfte, die den Krebs angreifen und also die erst gar nicht zulassen, dass sich der Krebs ausbreitet. Dafür kriegst du auch noch Superheldenkräfte und genau. Ja. Das ist ist so im Endeffekt die Kurzzusammenfassung zur Vollständigkeit halber. Deswegen auch zum Schluss jetzt unsere beiden Empfehlungen. Ich würde sagen, könnt ihr ruhig reingehen, wenn ihr einen Superheldenfilm gucken wollt, der ein bisschen lustiger ist. Genau. Mehr ist es aber auch nicht. Könnt ihr aber auch so machen wie Breedstorm, der sagte, ich warte dann mal auf die DVD. Solche Menschen soll es auch geben. Ja. Steffen, du hast dich aber ein bisschen nostalgischer noch beschäftigt, bevor ich zu meinem Nostalgie-Part komme. Ah, ja. Aber du hast dich nicht mit der Vergangenheit beschäftigt, sondern mit der Zukunft. Du hast dir nämlich Zurück in die Zukunft einmal in Spielform und einmal in Zeichentrickserienform. Jetzt wird's paradox. Das ist aber beides, ne? Also Zukunft und Vergangenheit. Uhaha. Weil zum einen... Mit X-Men geht das. Nein, zurück in die Zukunft. So heißt hier die Filmreihe, beziehungsweise das, was auch noch daraus resultierte. Aber die Zeichentrickserie aus zurück in die von Zurück in die Zukunft liegt natürlich auch schon wieder ein ganzes Weilchen zurück. Ist noch ein schönes altes 4:3 Bildformat und greift halt da an, wo der Film aufgehört hat im Grunde. Zeigt das Ganze natürlich etwas jugendfreundlicher und geht auch praktisch einher mit den Jungen, die wir im dritten Teil schon kennenlernen. Also die beiden Söhne von Emmett Brown, die da heißen. Von Emmett Brown? Mhm. Thorsten und Tobi. Nein, Jules und Brown. Bern. Ja, richtig. Ich wollte dich nur testen. Mhm. Warum heißen die so? Ja, weil natürlich Emmett Brown totaler Jules Verne-Fan ist. Wie heißt das? Jules Verne? Jules? Der Hund heißt Einstein. Reicht dir das? Voll auflaufen, ne? Oh, das ist mir egal. Aber der Hund Jules heißt Einstein. Bern. Und auch Jules seine Bern. Frau, ne? Also die Frau, die er im Wilden Westen kennengelernt hat. Ja, der ist Vernita. Die war auch ein großer Jules Verne-Fan und das genau. War ja so der kleinste gemeinsame Nenner von beiden, sage ich jetzt mal. Na, also die hatten viel miteinander gemeinsam. Ja, muss man ich sage ja der kleinste. Der aber kleinste. Sag mal, bei kleinsten gemeinsamen Nenner sagt man das nicht bei Leuten, die sonst nichts miteinander gemeinsam haben. Der kleinste gemeinsame Nenner von uns beiden ist unser sexy Aussehen. Aha. Das war gerade nicht sexy. Ich weiß, danke. Ja, das war ja der Einstiegspunkt, sagen wir mal so, wo sie sich halt praktisch kennengelernt haben. Das war so das erste Themengebiet, über das sie sich kennengelernt haben. So meinte ich das jetzt eher. Wo setzt jetzt die, worüber sprichst du jetzt zuerst, über die Zeichentrickserie oder über genau, ich hatte jetzt ja so ein bisschen bei der Zeichentrickserie eingestiegen, weil die ja auch schon älter ist. Habe ich ein bisschen geguckt, aber ich habe nicht mehr so die großartige Erinnerung. Ich weiß nur, dass der Zug da, glaube ich, eine größere Rolle spielt. Der Zug in dem Ding, ist oder? eins der wie sagt man denn, Gefährte? Der tragenden Elemente in diesem Ding. Ja, also sie haben natürlich auch noch den DeLorean und wie du schon richtig festgestellt hast, den Zug, der ganz am Ende des dritten Teils dann auch praktisch in eine Zeitmaschine verwandelt wurde. Und nun geht das Ganze natürlich, wie schon erwähnt, relativ kinderfreundlich so ein bisschen durch die Zeitgeschichte. Also das heißt, mal sind die Jungs allein unterwegs, mal mit Marty, mal auch mit dem Vater und so weiter und so fort. Und erleben da halt in verschiedensten Zeiten witzige Abenteuer, treffen dabei natürlich, wie sollte es anders sein, auch immer wieder auf Inkarnationen von Biff Tannen und ja. Natürlich. Ist das kindgerecht, was wir da sehen? Naja, sagte ich ja. Achso, Entschuldigung, dann habe ich da gerade nicht zugehört. Ich habe es auch schon nur zweimal erwähnt. Relativ kindgerecht natürlich. Ja, es ist natürlich nur ein Standbild, was halt du hier siehst. Ich bin in Wirklichkeit in der Küche und mache mir ein Brot. Genau, es ist sehr kindgerecht gestaltet, so dass es auch Kinder ansehen können. Und ich hatte mir jetzt so in dem Hype, Standbild, in dem Hype... des Films letztes Jahr habe ich mir dann auch mal die Zeichentrickserie nochmal bestellt, gibt es tatsächlich komplett auf Deutsch und habe da mal so teilweise schon reingeguckt, auch noch nicht komplett, aber ist halt kurzweilige Unterhaltung, macht Spaß, ist ja so 20 Minuten so eine Folge und Hast du dir den Film damals, gab es eine Neuauflage von Zurück in die Zukunft, weil es ja das Jahr war, in dem Marty McFly in der Zukunft gelandet hat, hast du das im Autokino angeguckt? Nein. Okay, hätte ich jetzt schön gefunden, wenn man sich das im Autokino angeguckt hätte. Das ist jetzt im Endeffekt für Kinder, diese Zeichentrickserie. Ist denn auch das Spiel was für Kinder? Bedingt, würde ich sagen. Also es ist so ein klassisches Telltale-Game. Also das heißt, Telltale verbindet man ja relativ schnell mit Point and Click. Ne? Mhm. Und so ist es im Grunde auch. Also das heißt, man steuert im Grunde die ganze Zeit Marty McFly und der wird dann halt nochmal in diversen Episoden, ich glaube es sind 5 Kapitel an der Zahl, nochmal durch diverse Zeiten geschickt. setzt Buck dich an, dass er nochmal weiter in der Vergangenheit so rückreisen muss, in der praktisch Emmett Brown noch ganz jung ist und noch als Diener irgendwie oder als Sekretär beim Gericht arbeitet oder arbeiten soll. Also sein Vater verlangt eigentlich von ihm, dass er irgendwie eine Tätigkeit bei Gericht einschlägt und er eigentlich ja eher Erfinder werden möchte oder das so eher seine Ambitionen sind, Sachen zu erfinden. Und ja, und da erleben die beiden halt Abenteuer. Auch der alte Emmett Brown ist in dieser Zeit gestrandet und muss halt irgendwie befreit werden, weil er ist im Gefängnis gelandet. Das ist so die Ausgangssituation. Und daraus entspinnt sich halt dann, wie soll das anders sein, wie in der Originaltrilogie auch nochmal eine Geschichte, die praktisch dann wieder Einflüsse auf die Gegenwart hat und vielleicht dann auch auf die Zukunft, das weiß ich jetzt nicht so genau. Also das, wie gesagt, so weit bin ich noch nicht, bin noch nicht komplett durch. Ich bin jetzt praktisch an einem Punkt angelangt, wo eine wieder mal veränderte Zeitlinie die Gegenwart verändert hat. Und ja, das ist auch wieder eine, ich sag jetzt mal, dystopische Zukunftsvision eigentlich, der eigentlich parallel verlaufenden Gegenwart, aber es jetzt ist... Jetzt wird's kompliziert. Der parallel verlaufenden Gegenwart. Wie sagt man das? Das ist eigentlich die Gegenwart, in die ja Marty McFly zurückkehren wollte, aber in der jetzt wieder mal alles komplett anders ist. Okay. Ja, wir kennen es ja schon aus dem zweiten Teil, da gab es dann auch so eine düstere Version davon. Und das ist es auch diesmal beim Spiel, aber in einer ganz anderen Form. Ich möchte jetzt nicht zu viel verraten an der Stelle, aber es ist interessant gemacht. Und es hat ein bisschen damit zu tun, dass Doc Brown eben nicht das machen konnte, was er wollte in seiner Vergangenheit. Dass sich da ein bisschen was anderes entwickelt hat, als es das sollte. Und ja, das ist sehr interessant. Das empfehle ich jedem mal, sich anzugucken. Ich habe eine Frage, und zwar, ich habe es gespielt, ein bisschen angespielt, die erste Folge von diesen, ist ja immer in Episoden aufgeteilt bei Telltale, und was mir nicht gefallen hat, ist die Synchronisation, also das habe ich so selten was gegen, aber es sind halt nicht die, glaube ich, nicht die Originalstimmen von, die aus dem Film von Marty McFly und von Emmett Brown, und in diesem Fall ist mir ein bisschen sauer aufgestoßen, so wie mir das jetzt auch schon bei Akte X, aber da ist es auch nichts Neues, bei Akte X gab es ja jetzt die neuen Folgen, und da habe ich die ersten zwei Folgen geguckt, und da ist der gute David Duchovny, der den Mulder spielt bei Akte X, wird nicht synchronisiert von dem üblichen Sprecher. Das war im Kinofilm auch schon nicht anders, aber es ist immer wieder, also da haben die auch viel Anschiss für bekommen. Aber letztlich verstehe ich im Endeffekt von diesem Synchronsprecher, der hat nämlich das Fünffache von seinem Gehalt verlangt als Sprecher. Kann ich irgendwie nachvollziehen, weil die wohl auch scheiße bezahlt werden. Und wenn man halt ein Statement hat, dann muss man sich halt dem Shitstorm entgegenstellen. Wahrscheinlich werden jetzt alle wieder dran gewöhnen, dass es nicht diese Stimme ist von ihm. Das kann man sich wahrscheinlich auch bei diesem Telltale-Adventure. Aber da hat es mich ein bisschen rausgerissen. Und ich habe es irgendwie auch nicht großartig weitergespielt, muss ich zugeben. Also mich jetzt nicht so gereizt. Und normalerweise mag ich die Telltale-Games, Spiele immer sehr gerne, wie The Walking Dead 1 und 2 und ja, so ein paar andere Sachen. Also ich habe, wie gesagt, nur grob reingeguckt. Wenn es dir gefallen hat, also du kannst es jedem Fan von Zurück in die Zukunft empfehlen. Also ich fand's ziemlich gut. Also auch von der Atmosphäre sehr nah an den Film eigentlich soweit. Gut, okay. Das mit der Synchro, das ist das eine natürlich, das. Da achte ich aber selber nicht so drauf, von daher bin ich da etwas unbelasteter rangegangen. Natürlich haben die Sprecher das so ein bisschen versucht nachzuahmen, und das hat für meine Zwecke dann halt einfach gereicht. Ich war mir bestimmt auch bewusst, dass das nicht die originalen Sprecher sind, logischerweise. Die wären dann für so ein Spiel wahrscheinlich auch zu teuer gewesen. Aber für die Zwecke hat es gereicht. Aber so vom Spiel her und so auch die Animation finde ich halt sehr witzig, weil die sehr, sehr comic-mäßig ist. Und das gefällt mir ziemlich Stil, gut. Ja. Also das geht so im Ansatz in die Richtung, wie damals die Zeichentrickserie ging, aber nochmal ein bisschen anders. Und ja, man hat sogar versucht, so ein bisschen ein paar Sachen einzufangen, aus den Filmen. Da gab es ja immer wieder so diese Szenen, in der Doc Brown so auf die Kamera zugelaufen ist und dann wieder weggelaufen und praktisch so total hysterisch, und das hat man auch versucht ein bisschen mit reinzubringen, wobei das natürlich dann ein bisschen statischer wirkt alles. Nicht ganz so flüssig und nicht ganz so, also die Slapstick von Christopher Lloyd wirst du halt mit so einer animierten Figur nicht einfangen können, sag ich jetzt mal. Solange die jetzt nicht Motion Captured ist, was in so einem Fall ja nicht ist, ne? Genau. Also den Witz von Zurück in die Zukunft glaube ich schon, dass der irgendwie ein bisschen erhalten geblieben ist. Ich habe, glaube ich, in der ersten Episode noch, musste man eine Gitarre finden, um mit einem Verstärker Biff Tannen, glaube ich, umzuspielen. Mhm. Und das war eigentlich ganz nett, aber mich hat es halt jetzt nicht ganz so mitgenommen, aber ich habe auch nicht so viel gespielt wie du, dementsprechend vertraue ich da deinem Urteil. Und vielleicht habt ihr ja auch Lust nach Steffens Beschreibung da drauf. Steffen, wir beide sind ja Nerds. Und so? Das Ding ist, wir sind haben wir ja sonst das? Normalerweise hier, wir sind das, glaube ich. Wir haben ja normalerweise jetzt hier immer so mitten in der Folge mal die Wunschnews, aber die pausieren gerade mal ein bisschen. Kreative Pause nennen wir das, wenn sich ein Format überholt hat. Man kann auch mal so ein paar Rubriken pausieren lassen. Richtig. Dafür so wie wir auch die Rubrik mit Steffen sitzt nackt mit Goofy-Mütze vor der Kamera auch mal langsam pausieren lassen sollten. Bin ich froh, dass du es heute nicht gemacht hast. Dafür liege ich heute nackt mit Und es läuft Jeterm im Hintergrund, was wir aus GEMA-Gründen nicht spielen dürfen. Kling! Und zwar könntest du mal für die ganzen Zuschauer da draußen, ich erinnere mich daran, dass du doch mal, oder besser gesagt, wir zusammen einen Etage 13, einen Etage 13 Fanshop sozusagen haben, oder? Haben wir doch. Haben wir irgendwo, ja. Ja, du hast mal sowas angelegt. Könntest du kurz mal die URL recherchieren, weil ich erkläre jetzt gleich nach dieser neuen Rubrik, die ich jetzt mal kurz ankündige, denn jetzt, meine Damen und Herren, werden wir uns nichts wünschen, wir geben jetzt hier die Gesetze durch. Und zwar hört ihr jetzt den ersten Paragraphen des Nerdgesetzes. Viel Spaß! Etage 13 präsentiert das Nerdgesetz. Paragraph 1 des Nerdgesetzes. Je höher die Dioptrinzahl des Mannes, desto größer seine Brüste. Das Etage 13 Nerdgesetz. Ja, das erste Nerdgesetz ist damit raus und der Steffen hat unseren Shop nochmal gefunden. Sag doch mal, wo finden wir den Shop, Steffen? Die 13etage.spreadshirt.de. Ah ja, okay. Ist auch gar nicht so schwer. Vielleicht bieten wir mal irgendwann eine Verkürzungs-URL an, damit das Leute schneller finden. Mhm. Nee, aber ihr könnt da auf der gerade besagten URL von Steffen, die jetzt nochmal schnell sagt. Die 13etage.spreadshirt.de. Genau, da ist es nämlich so, dass, nur zur Info, falls ihr euch immer über unsere Domain wundert, es war nichts anderes frei als die 13etage.de, soll natürlich die 13etage.de heißen. Mhm. Ihr findet dort ja unseren Fan-Merch und wir versuchen jetzt mit diesem Nerd-Gesetz genug Nerd-Gesetze zu finden, die wir schön auf eine Seite von einem T-Shirt draufdrucken können und dann gibt es das Nerd-Gesetz-T-Shirt bei uns im Shop. Ich schreib dir mit, ich hab die dabei, keine Sorge, ich schreib dir mal mit. Und, ja, das heißt, wir gucken mal, wie viele Nerdgesetze wir brauchen. Vielleicht, Moment, vielleicht 10. Werden wir dann sehen, aber so ein Nerdgesetz, also ich kann sagen, ich habe da im Vorfeld recherchiert, ist gar nicht so einfach, Gesetze zu machen. Man unterschätzt das immer so ein bisschen. Okay. Und genauso schwer, wie es ist, Gesetze zu machen, ist es für einen Junggesellenabschied, eine Idee zu finden. Lieber Steffen, das war aber eine tolle Überleitung. Ich weiß. Und dafür ist so viel Aufriss, ey, das gibt's ja gar nicht. Und so viel Aufriss, ja. Ich möchte gerade nur ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern. Vielleicht hat der Steffen ja auch noch was dazu beigetragen. Ja. Kann auch noch was dazu beitragen. Weiß ich nicht, ob er sowas schon mitgemacht hat. Einmal, oh, dann kannst du im Endeffekt schon aus dem Nähkästchen plaudern, denn ich habe noch nie einen mitgemacht, muss aber welche vorbereiten. Wie war denn da? Was habt ihr beim Junggesellenabschied gemacht? Also Junggesellenabschied für alle, die es nicht kennen. Es sind diese nervigen Frauen oder Männer, die zum Beispiel in Köln durch die Stadt laufen und fragen, willst du nicht für 50 Cent einen kleinen Feigling kaufen oder ein Kondom? Ja, hier hast du 50 Cent. Komm, jetzt müssen wir auch anstoßen. Ja. Das ist ein Junggesellenabschied ungefähr. Also was habt ihr gemacht? Ich kann mal ein bisschen was erzählen, was ich schon mal so mitbekommen habe. Also das, als wir unseren Junggesellenabschied gemacht haben, da waren wir so ein bisschen in Sachsenhausen unterwegs. Das ist hier so ein bisschen eine Vergnügungsmeile in Frankfurt. Also da mit jeder Menge Bars und Restaurants und so weiter und so fort. Und da sind halt samstags in aller Regelmäßigkeit sehr viele Junggesellenabschiede unterwegs. Mhm. Und als wir unsere Tour da durchgemacht haben, sind uns natürlich auch ein paar entgegengekommen. Und da gab es zum Beispiel ein Grüppchen von Damen, die haben dann zum Beispiel Gummibären verkauft. Es waren aber keine Gummibären in Bärenform, sondern das war natürlich... Penis. Bitte? Penisform. Sag doch mal. Pillermann. Noch ein anderes Wort? Dödel. So, genau. Riemen. Mini-Raumschiffe. Ja. Mini-Raumschiffe. Und genau, das war eine Möglichkeit. Dann gibt es ja, wie gesagt, jede Menge Clubs und so weiter da. Da haben wir auch ein paar, sind wir auch ein paar rein. Und die sind natürlich dann auch schon drauf vorbereitet auf solche Angelegenheiten. Und als die mitgekriegt haben, hier, das ist der eine, der jetzt gerade Junggesellenabschied macht, dann haben sie ihm Boxhandschuhe übergezogen und auf denen sollte er dann halt 10 Liegestütze machen. Und dann gab's im Grunde eine Runde für alle, ne? Genau. Okay. So was in der Art. Dann. Okay. Was haben wir noch? Also, ihr habt so klassische Aufgaben gemacht, damit er irgendwas Geld oder sowas kriegt, oder wie? Nö, sowas haben wir jetzt gar nicht gemacht. Okay. Aber wir haben uns jetzt auf das eingelassen, was halt schon da war. Und wir wussten halt im Grunde schon, da ist halt einiges unterwegs. Und wir gucken einfach mal, was die anderen so tun. Und ansonsten haben wir einfach Spaß. Und so war es dann auch. Und so jetzt Aufgaben in dem Sinne haben wir jetzt eigentlich nicht für ihn uns überlegt. Das haben dann, wie gesagt, die Lokalitäten, die das mitbekommen haben, schon selbst erledigt. Ah. Und also das, wie gesagt, mit den Boxhandschuhen, das war halt eine Initiative von dem Club, wo wir waren. Die wussten halt Bescheid, dass das ein Junggesellenabschied ist und dass das derjenige ist und der musste das dann halt tun. So. Eine andere Sache, die ich mal in Berlin erlebt habe, war halt auch wieder ein Frauentrupp, der unterwegs war und die haben sich dann Jungs rausgesucht, die sie schminken konnten. Also die sich breit erklärt haben, sich praktisch von den Damen irgendwie Lippenstift pinseln zu lassen und sowas. Ja. Toll. Und das sind so halt so die ein oder anderen Sachen, die ich so mitbekommen habe. Was ich in Hamburg mal mitbekommen habe, ist halt, dass er dann einen jungen Mann, was weiß ich, mit Tigerpelz verkleidet, da durch die Kante geschickt haben. Ja. Und ähnliche Sachen habe ich auch schon mal in Köln gesehen. Also von daher, ja. Also nicht unüblich. Ich hatte erst vor 2 Wochen das Vergnügen, ich bin auf eine Geburtstagsparty gefahren. Mhm. Und da waren Frauen-Junggesellenabschied übrigens sehr viel schlimmer als Junggesellenabschied, also Junggesellenabschied. Ja. Mhm. Die sind immer viel anstrengender. Und sie hatte den typischen Bauchladen dabei. Und sie ging rum und ich wusste, ach, irgendwann bin ich auch reif, hatte auch schon 50 Cent im Anschlag, weil ich mir im Kopf gedacht habe, komm Frau, gib mir irgendwas, mir scheißegal, du kriegst jetzt 50 Cent. Sie kam also zu mir und ich sagte, ja komm, gib irgendwas her, hier hast 50 Cent. Kannst du auch so haben, habe ich gesagt. Nee, musst du was dafür kaufen. Ich so, ja gut, dann gib mir was für 50 Cent. Und dann guckt sie, kramt sie da durch, guckt sie die Haribo-Packung, so kleine Haribo-Dinger an. Ich so, ja, ja, dann, ach, keine Ahnung, das war auf jeden Fall das und das und das. Und ich so, ja, gib mir irgendeins. Sie wollten mir aber keins geben, sondern was du haben willst. Sie haben mir so, mein Gott, ich will eigentlich nichts dafür. Nimm die scheiß 50 Cent und mach Klofrau von mir aus. Und ich hab dann, bist du aber unfreundlich, Mensch. Ich hab's aber nicht gesagt, ich war immer nett und höflich, wie ich bin. Ich bin ein äußerlicher Inder und innen drin bin ich, was weiß ich. Und hab dann diese Gummibärenpackung in die Hand bekommen. Und diese Gummibärenpackung, die ich auch noch nie gehört habe, hieß Pop. Mhm. Und dann sage ich so, oh, da habe ich ja eine Gummibärenpackung Pop bekommen, um zu sagen, okay, ich habe jetzt eine Gummibärenpackung Pop zu kommen. Der Spruch von ihr dazu war, ja, Poppen ist nicht zu stoppen. Und da habe ich gedacht, tschüss. Und bin dann auch gegangen. Das war mir zu blöd. Da habe ich gedacht, das ist das Niveau, was Junggeselleninnen aufbringen. Problem von mir ist, warum ich das Thema überhaupt aufgeschrieben habe, um es mal kurz durchzugeben, ich darf auch gar nicht zu sehr ins Detail gehen. Ich mache also, zurzeit. Das jetzt nochmal klarzustellen, der Basti hat nichts gegen Junggesellinnen im Allgemeinen. Doch, habe ich auch. Wenn das so weitergeht, mache ich immer mit Jungen. Der redet sich halt im Kopf und Kragen, der Kerl. Er hat, und zwar organisiere ich zurzeit zwei JGAs, also Junggesellen und Junggesellen, einen Junggeselleninnenabschied und einen Junggesellenabschied. Ich habe das auf die, auf unsere Konzeptzettel geschrieben, weil das leider meine besten Freunde sind und meine beste Freundin, die heiratet. Warum ich also einen Junggesellinnenabschied machen muss, ist, weil meine beste Freundin heiratet. Was rate mal, wer mitgehen darf auf diesen Junggesellinnenabschied als einziger Mann? Richtig, ich. Und ich freue mich wie Bolle, weil mit schnatternden Weibern zu trinken, wenn man nicht gerade homosexuell ist, macht, glaube ich, gar nicht so viel Spaß, weil dann geht's um, welche Handtasche hast du, ist das ein Klischee jetzt, welche Handtasche hast du gekauft? Und auch sieht der Ryan Gosling nicht toll aus und der cool? Sehr grinswertig. Hast du da nicht gerade wieder, ein paar Vorurteile her, Riechel? Total. Ein paar Schubladen. Vielleicht, sagen, vielleicht nehmen sie ja Rücksicht auf dich und sagen hier. Das Gute ist, ich habe eine mitorganisierende zweite Mensch, Person. Die guck ist mal dann da auch drüben, die. Achso. Da ist noch eine Frau dabei und die hilft mir dabei sozusagen, da durchzukommen. Und wir haben auch was sehr Außergewöhnliches gemacht. Problem ist, ich darf jetzt im Stande dieses Podcasts noch nicht drüber sprechen. Ich werde drüber sprechen, wenn ich beide durch habe. Ich will nur von der Abstimmung was sagen. Wenn du dann überhaupt noch drüber sprechen möchtest. Wenn ich noch überhaupt drüber sprechen möchte. Ich gebe mal kurz nur einen Einblick dafür für Leute, die sich damit beschäftigen müssen. Männlicher Junggesellenabschied. Eine E-Mail. Ich habe übrigens jetzt das und das gebucht. Ihr müsst mir 20 Euro überweisen. Das findet dann und dann statt. Mhm. Kam zurück. Ja, eine E-Mail, okay, von allen. Und die Überweisung. Das war's. Wir haben noch nicht mal gesprochen miteinander. Typisch männlich, wir haben nicht mal drüber gesprochen. Ich habe einfach entschieden. Und jetzt die Frauen im Gegensatz dazu. WhatsApp-Gruppe, 17 Frauen in einer, Abstimmung. Das funktioniert nicht. Können wir nicht noch was dazu machen? Das ist ja viel zu teuer. Wo gibt's denn da was zu essen? Wie soll man das denn machen? Ich habe da gar keine Zeit für. Meine Kinder muss ich auch noch wegsperren. Ja, scheiße, ich stille gerade. Ist blöd zu tippen. Oh, alles, was so typisch Frau ist, kommt da drin vor. Ich empfehle euch, Junggesellenabschied, wenn ihr es organisieren müsst, Veto einlegen, wenn ihr Junggesellenabschied, selbst die Frau, die mit mir den Junggeselleninnenabschied macht, sagte zu mir, den Junggesellenabschied, den sie letztens organisiert hat, wäre einfacher gewesen als dieser Junggesellinnenabschied. Dementsprechend nicht nur von mir, sondern von ihr, wenn ihr einen Junggesellenabschied machen müsst, dann am besten bei Männern. Du kennst die geht nicht Mädels. Mit Frauen. Oder du kennst Frauen, Mädels. Das kann Frauen werden bei Junggesellenabschieden grenzdebil und sind schwer zu handeln. Geht ihr in den Stripclub für Männer, für Frauen? Bei den Männern gehen wir nicht in den Stripclub, weil klar, aber das wäre sehr witzig. Bei den Frauen engagieren wir auch keinen Stripper, aber das möchte die Braut nicht. Das bleibt alles leider geheim. Also erwarte ja, ich sag schon die ganze Zeit, was sind das alles für langweilige Junggesellenabschiede? Ich hätte gerne einen Stripper. Mal gucken, ob wir da nicht noch was rauskitzeln können, von wegen es bleibt geheim. Also ich hätte ja gern Stripper. Hätte ich echt gern, weil ich es lustig finden würde, einfach mal mitzukriegen. Aber die wollen ja alle nicht mitmachen. Guten weder der Tag. Mann ist für den Stripper. Uns liegt eine Lärmbelästigungsklage vor. Oh, schlecht. Oh, schlecht. Und warum liegt da eigentlich Stroh? Ich bin der Bauer von nebenan. Ja, ja, also das zum Thema Junggesellenabschiede wollte ich nochmal kurz durchgeben. Du willst jetzt nicht etwas Stripper gleichsetzen mit Porno oder so? Nö. Okay. Also, ich dachte doch. Schon. ja. Steffen, was sagt denn die Zeit eigentlich? Entschuldigung, ich musste mich natürlich, ich habe trockenen Hals heute. Ne? 50 Minuten, also aber die Zeit sagt, minus Abzugszeit vor hier. Aber du hast noch Themen. Ja, ich habe noch ein bisschen Themen, aber ich bin noch so ein Plauderlaune, ich weiß gar nicht. Ich will noch ein bisschen kurz durchhetzen. Was heißt durchhetzen? Ich habe noch ein Nostalgie-Thema, stimmt? Darüber sprechen wir jetzt auch. Eigentlich wollte ich darüber auf meinem Kanal zuerst was zu machen, das wird noch kommen. Kleine Schleichwerbung nochmal. Aber www. Ja, www. Der Komiker. Jetzt ist gut jetzt hier. So, nicht und vergessen, zwar, unser Shop. Ja, die Nerd-Themen brauchen wir noch, die Nerd-Gesetze. Das mache ich ja extra. Ach so. Das habe ich ja hier stehen. Den wirst du erfahren, wenn ich es geschnitten habe, weil ich die Folge diesmal schneide. Oh, danke schön. Ja, gerne. Und zwar gibt es ein Revival. Also der Steffen hat es ja mit Zurück in die Zukunft vorhin schon in die Nostalgie-Schiene reingesetzt. Ich habe mich in die Nostalgie-Schiene reingewagt, indem ich mir ein Revival angeguckt habe. Und das ist natürlich nichts anderes als Fuller House, ja. Die neue Staffel auf Netflix, die ja gekommen ist. Also, ich kläre kurz auf, was ist Full House? Full House ist eine Serie, die, glaube ich, 1989 bis 95 ungefähr so lief, in dem Zeitraum, also späte 80er, Anfang 90er. Und da ging es darum, dass drei Männer, das waren in dem Fall einmal Dan Tanner, Jesse Katsopoulos und Joey Gladstone, zusammen drei Mädels hatten. Und zwar hieß das kleinste Michelle, das war ein Baby, das wurde damals von den Olsen-Zwillingen gespielt. Also ne, zwei Mädels für eine Rolle, das war schon damals legendär. Und dann gab es noch die Rolle... War bei sehr kleinen Kindern Praxis, ne? Ja, war Praxis, aber da ist, glaube ich, auch offenkundig irgendwann später geworden. Und dann gab es noch die mittlere, das war die Stephanie Tanner, die hatte auch immer so schöne Catchphrase wie unhöflich. Und DJ Tanner, die älteste, die auch ein bisschen hot war, fand ich zu meinem Zeitpunkt, als ich das damals geguckt habe. Die war schon damals ein bisschen verliebt. Jetzt hat sich das ein bisschen verschoben, aber zu der Hotness der Darsteller kommen wir später. Oh Gott. Worum geht's? Full House haben wir doch. Hast du Full House damals geguckt? Teilweise, oder? Ja. Also ich hab garantiert nicht alle Folgen, aber ich habe das ein Stück weit geguckt, ja. Okay. Deine Freundin hat wohl alle geguckt, hast du gesagt, ne? Ja, alle weiß ich auch nicht, aber mit Begeisterung okay. Hast du geguckt. Weißt du, wie fandest du damals die damalige Sendung? Fandst du die gut, fandst du die schlecht oder was sagst du dazu? So gut, was man halt in dem Alter so gut findet, ja. Also fand's gar nicht schlecht damals, ja. Hab das ganz gern geguckt. Ich war jetzt nicht so, dass ich unbedingt reinschalten musste. Aber wenn das gerade lief, dann habe ich es geguckt. Und man hat ja damals ja auch nichts gehabt. Man hat ja Full House halt geguckt. Und Full House war so eine Wohlfühl-Sitcom. Also wirklich so eine klassische Sitcom damals auf 20, ich glaube 25 Minuten begrenzt. Mehr nicht. Und vor Publikum aufgezeichnet, spielte in einem Haus. Und hat auch immer, also meiste Zeit später natürlich, wie immer bei den Sitcoms, hat man immer auch ein bisschen nach Weiße draußen weiter ausgeweitet. Und damals gab es auch schon, neben diesen ganzen Familienverhältnissen, gab es ebenfalls die gute Kimmy Gibbler. Das ist eine nervige Frau gewesen, die immer ein nerviges Mädchen gewesen, die immer bei denen vorbeigekommen ist und das Essen weggegessen hat und sich immer so ein bisschen aufgeführt hat. Mhm. Das mal zu dem Stammpersonal, was bei Full House da war. Im Endeffekt haben diese drei Väter, ein Vater und zwei Onkels, haben sozusagen die drei Mädchen aufgezogen, weil damals die Frau von Dan Tanner, dem Familienvater, gestorben ist. Fuller House setzt nach den ganzen Staffeln, die damals gelaufen sind, also es sind viele Folgen, glaube ich, gewesen, setzt diese Fuller House-Episode nach genau 29 Jahren später nochmal neu an. Aha. Natürlich sind die Kinder schon längst größer geworden. DJ hat drei Kinder, das sind in dem Fall Max, Jackson und Tommy. Tommy ist in dem Fall ein Kleinkind, was von einem Zwillingspärchen gespielt wird. Ne, ihr merkt schon, DJ hat ihren Mann verloren, der ist gestorben. Ihr merkt, auch da wieder die gleiche Sache wie bei Dan Tanner. Jetzt hört sich das natürlich so an, so, ach, das ist ja alles dasselbe schon wieder. Und ich habe auch gerade vorhin von irgendeiner bösen Zeitung gelesen, die haben geschrieben, zu viel wie das alte. Ich habe aber auch eine gute Kritik dazu gelesen, die sagte, gut, dass sie einfach daran anknüpfen. Ja, man muss sagen, wenn man jetzt, ich habe jetzt die alten Folgen nicht mehr so krass im Kopf, aber so die von der, wie es aufgeteilt ist, sind das im Endeffekt dieselben Sachen, nur diesmal sind Frauen im Vordergrund und die, diese drei, die Eltern oder besser gesagt die Onkels, die drei erzogen haben, sind halt Gaststars. In der ersten Folge, Steffen, eigentlich kann man auch nicht spoilern, weil im Endeffekt, es gibt zwar eine große, grobe Rahmenhandlung, aber es ist immer noch eine Sitcom, sie hat nicht mehr 22 Minuten, sondern tingelt immer so zwischen einer halben Stunde und 40 Minuten, was okay ist, macht die Sendung jetzt auch nicht kaputt und ist dieselbe Wohlfühl-Sitcom, wie sie schon vor 29 Jahren waren, nur halt erwachsener, mit Frauen in der Hauptrolle. Und wenn Frauen in der Hauptrolle sind, kommt auch meistens dann vor, dass es auch noch mit irgendwas mit Liebeleien hat. Gut, das hat es bei den Männern auch schon gehabt. Ob sich nun DJ in einen Tierarzt verliebt oder die mittlere mit irgendeinem was hat. Ob Kimmy Gibbler mit ihrem Ex-Mann sozusagen was zusammenkommt. Also es wird in der Anfangsepisode klar gemacht, die alte Generation, also der Vater von ihr und die Onkels und wer noch sonst dazugehört, die haben eine große Familienfeier mit denen, die ziehen aber alle nach Los Angeles weg. Und dann hat im Endeffekt DJ überhaupt niemanden mehr, der sich mit ihr um die Kinder kümmern kann. Sie ist ein bisschen überfordert, weil bis jetzt ihr Vater immer geholfen hat. Und da sagt dann einfach Stephanie, also ihre Schwester, okay, ich lasse dich nicht alleine, ich bleib bei dir, in demselben Haus, wo früher die Eltern schon sie erzogen haben. Und Kimi Gibbler sagt auch, okay, komm, ich bleib auch dabei, damit wir dir helfen können. Mhm. Das heißt, es sind genau drei Frauen, die sich um drei Kinder kümmern, zusammen mit einer, ne, die eine Frau, die halt nicht zur Familie gehört. Das ist original dasselbe Setting, original dasselbe, aber das Tolle ist, es ist wunderschön gemacht. Und dieses Nostalgiegefühl, wenn man die erste Folge guckt, man hört schon dieses Titellied, was so prägend ist, wenn das kommt, hast du direkt Gänsehaut, weil du an früher denken musst, weil es dieses Wohlfühlding gibt. Und das erste Mal, wo dieser Titelsong kommt, die Folge fängt damit an. Wenn du weghören willst, dann hör von mir aus gerne weg, Steffen, aber ich spoilere eigentlich nichts Großartiges. Am Anfang läuft das Original-Titellied aus den 80er, 90ern und du denkst dir so, boah, geil, die machen das jetzt mit demselben Titellied. Okay, dann machen sie es bei Akte X, dann spielen sie halt auch selber ab. Nein, es gibt schon eine neue Interpretation, die kommt später. Dann ist es auch so, dann sieht man auch die verschiedenen Generationen. Man sieht immer Stephanie als Baby, Stephanie etwas älter und Stephanie als jetzt die neue Frau. Und das geht halt mit allen so durch und das ist super toll gemacht. Die Witze, ich finde die Witze toll. Es ist halt nicht nur, dass es lustig ist, sondern es hat auch dieses, es wird sich immer umarmt. Das wurde schon früher bei Full House immer. Es ist super schön gemacht und meine Freundin und ich haben die wirklich innerhalb von 2-3 Tagen wirklich durchgeguckt. Es sind 13 Folgen, glaube ich. Immer 40 Minuten maximal. Kann ich nur jedem empfehlen, vor allem mit der eigenen Freundin oder mit jemandem zusammen zu gucken, um einfach, das ist ein Nostalgiegefühl, wie es gut angesprochen wird. Und wenn man bei Star Wars ja beklagt, viel mehr vom Alten, sage ich hier so, es ist gut. Sie haben es hier, finde ich, in eine neue Packung reingebracht. Es sind Frauen und von mir aus können das auch dieselben Storys sein. Es ist total schön gemacht. Und es ist nicht nur was für Fans. Und ich habe da ein schönes kleines Zitat vorbereitet von der Seite moviepilot.de. Da gibt es nämlich das Thema Nostalgie und die definiert ein bisschen Nostalgie und die sagen einfach, Nostalgie bezeichnet einen Zustand der sehnsuchtsvollen Hinwendung zu etwas Vergangenem. Und das machen sie hier in Fuller House in, finde ich, schon fast großartiger Perfektion. Also ich muss es echt mal loben. Ich finde es richtig gut. Es ist zwar more of the same, aber es ist so, irgendwann wirst du ja auch älter und dann willst du ja einfach mal nicht immer nur überrascht werden, sondern einfach mehr von demselben Scheiß gucken, den du bis jetzt hast. Ja. Irgendwann werden auch mal die jetzigen 15-Jährigen sagen, boah, ich will mehr von Justin Bieber, so wie wir jetzt alle nach Britney Spears uns sehen. Ist so, ne? Naja, oder die Älteren, die jetzt, was heißt die Älteren, oder die leidenschaftlich, ich hab was ganz Böses im Kopf. leidenschaftlich Traumschiff gucken und jetzt sich daran erfreuen, dass das ja Shaheen der Kapitän ist, ne? So. Naja. Ich hatte schon was Politisches im Kopf. Ich wollte sagen, die Älteren wünschen sich der Hörer zurück, aber das ist zu alt. Ja, das ist schon wieder, das ist ja. Ja, egal. Nur, ich verstehe, was du meinst. Das sind ja auch nicht nur die Älteren. Das ist ja, naja, gut. Anderes Thema. Wir wollen jetzt nicht zu politisch werden. Nein, nein. Entschuldigung, das hatte ich nur gerade im Kopf. Ich muss das loswerden. Ja. Es ist aus meinem kranken Kopf. Alles meine Schuld. Steffen, ich habe heute schon behinderte Frauen und Adolf Hitler beleidigt. Was kann noch kommen? Und Fuller House. Steffen, du hast mir gesagt, Adolf, du willst es dir angucken. Adolf Hitler kannst du beleidigen, so viel du willst. Fuller House, schau's dir an. Empfehlung von mir. Ja. Punkt. Gut. Was haben wir denn noch? Das ist eine schöne Frage. Wie immer zum Schluss. Aber wir sind doch gerade bei Netflix. Wir sind gerade bei Netflix, aber ich glaube, wir beenden das ganze Ding, weil wir haben heute schon wieder genug Netflix. Außer du sagst, du willst unbedingt noch was besprechen. Nö, nicht zwingend. Je nachdem, was du jetzt gerade noch so im Kopf hattest. Das Süße ist jetzt wie so ein Date, so, hast du noch Bock? Nee, komm, lass uns die Rechnung zahlen, komm. Wir gehen jetzt nach Hause. Ach komm. Natürlich, Steffen, können wir jetzt noch über... War jetzt nicht so prall. Es sind jetzt im Endeffekt erst 2 Folgen von Better Call Saul gelaufen. Ich weiß ja, worauf du hinaus, ich kann ja deine Gedanken lesen. Aber ich finde, Better Call Saul nehmen wir mit in die nächste Folge, wenn wir mehr Folgen davon geguckt haben. Ja, komm mal, weil, ein bisschen teasern hier. Also nächste Folge Better Call Saul. Better Call Saul, Teaser, Teaser, Teaser. Und wir gehen jetzt zum Schluss wie immer in Richtung Podcast-Empfehlungen. Steffen, du hast da sogar was. Da war ja was. Ich empfehle heute, Moment, den Anerzähler. Ja. Reicht, oder? Reicht, tschüss. Nee, Anerzähler ist praktisch ein Podcast, der hat ein relativ einfaches, aber doch geniales Rezept. Und zwar überlegt er sich immer oder recherchiert er immer eine Geschichte, die zur Episodenfolge passt. Deswegen Anerzähler. Also das heißt, er zählt die Episoden hoch und nimmt diese Episodenzahl und recherchiert dazu eine Geschichte, die dazu passt. Okay. Ne? Präsentieren tut das Ganze Dirk Brims. Den habe ich kennengelernt auf dem, auf dem Workshop, auf dem Pod-Appler-Workshop. Ja, ja. Und ist jetzt einer, der nach Frankfurt gezogen ist, letztes Jahr, glaube ich. Und ja, also der Anerzähler ist ein kurzweiliger Podcast, der halt so 4, 5, 6, 7 Minuten geht, viel länger nicht, je nachdem, was das Thema so hergibt. Und der teilt sich bei mir morgens die Autofahrt mit dem Explikator. Die beiden so in Verbindung ist eigentlich das optimale Morgenradio so für die Autofahrt ins Büro. Ist denn der Anerzähler eher so ein ruhigerer Erzähler oder auch so wie der Explikator eher so ruhig und gediegen? Nee. Ja, eher so ruhig und gediegen, ja. Ja. Also je nachdem, was der Explikator halt macht, fällt er ja auch mal ein bisschen aus. Also freitags macht er ja immer so ein kleines Hörspiel zum Beispiel. Da geht er, dreht er ein bisschen mehr auf, sag ich jetzt mal. Oder je nachdem, was auch so das Thema hergibt. Aber der andere Zähler macht das alles sehr ruhig, sachlich und auch sehr interessant auf jeden Fall. Nochmal für mich doof, wie funktioniert das jetzt nochmal in seinem Podcast? Also er erzählt einfach Geschichten oder wie? Ich habe es echt nicht verstanden. So, Entschuldigung, ich war kurz abgelenkt. Also der hat zum Beispiel die Episode 23 und um was geht's da? Um die Zahl 23. Um die Illuminaten. Mhm. Ach, er macht immer nach der Folgenzahl, macht er auch die Geschichte, die er erzählt. Ja, genau. Okay, okay, jetzt habe ich es verstanden. Ja, hat's Klick gemacht. Ja. Auch die Doofen haben es jetzt hinbekommen. Ja. Nee, das klingt echt sehr lustig. Das heißt aber auch, er hat immer was, aber wenn die Zahlen irgendwann so unendlich groß werden, dann ist es schon schwieriger, oder? Ja, er kommt jetzt in die ist jetzt, glaube ich, in den 130ern. Okay. Da gibt es noch einiges, aber ich bin mal gespannt, wie weit es geht. Also er hatte eigentlich mal ursprünglich vor, bei der 42 aufzuhören. Ne? Überraschung. 42. Aber er hat dann gemerkt, es macht ihm Spaß und er hat es dann doch noch weiter oder macht es noch weiter. Und bisher läuft es sehr stabil. Also er ist aktuell bei 136 und da ging es um Stechmücken. Okay. Ich kriege jetzt nicht mehr ganz die Verbindung zusammen, warum er jetzt bei 136 auf die Stechmücken gekommen ist. Aber es ist manchmal auch nur so ein ganz kleiner, eine ganz kleine Verbindung, die dann da ist. Ist es denn immer eine erfundene Geschichte oder Das sind alles recherchierte Sachen. Also das heißt, er recherchiert um die Episodennummer herum und stößt dann halt auf manchmal verschiedene Dinge, manchmal halt auch relativ eindeutig was. Und das wird dann halt in der Folge besprochen. Okay. Ja. Das klingt auch ganz gut. Ich habe ein bisschen was Profaneres nach diesen Querverbindungssachen. Ich habe eher so einen Podcast mir rausgesucht, der auch wieder im Gaming-Bereich liegt. Keine Sorge, Rocket Beans haben jetzt mittlerweile alle so, aber ich muss es ja einmal pro Folge ja erwähnen, haben wir jetzt abgefrühstückt. Empfehle einfach vom guten Pietsmeet den Pietcast. Ich bin kein Pietsmeet-Gucker auf YouTube, keine Ahnung. Die sollen ja immer gerne mal rübsen und furzen während ihren Aufnahmen oder sehr laut sein. Ist mir natürlich sehr nah mit meinem Organ, aber interessiert mich nicht so sehr. Denn Pietcast höre ich gerne mal ganz gerne. Da reden die halt gerne mal über, was sie halt an E-Mail-Einsendungen bekommen oder über Gaming-Themen oder auch gerne mal über weitreichende Themen. Sie hatten letztens zum Beispiel auch dieses Thema mit diesem Julian Bam, eine Bewährungsstrafe bekommen hat für 8 Monate, weil er ja letztes Jahr gegen die GDL-Lokführer sozusagen ein etwas heikles Statement abgegeben hat. Mhm. Und das war letztes Beispiel Thema, das war sehr interessant. Und manchmal diskutieren sie sich halt auch bisschen runter. Dadurch, dass jetzt auch neue Leute bei denen dazukommen sind, wie, glaube ich, irgendeiner, der Sepp heißt, lustigerweise, ist es so, dass da eine andere Dynamik reingekommen ist, weil es ist so, man merkt, also das höre ich immer so ein bisschen raus, wo ich mir denke so, okay, dieser Sepp mag irgendeinen der anderen nicht und man hört das jedes Mal im Podcast mit so raus und dann höre ich ihn immer anders dahin. Aber das ist jetzt ganz unabhängig nur ein Eindruck von mir. Ich finde ihn ganz nett, hat gerne mal Längen von 2 bis 3 Stunden, unterteilt sich immer in, wir besprechen, was am Wochenende war, besprechen, was Neues gibt, gerne im Gaming-Bereich dann und dann, was die Leute sozusagen per E-Mail gefragt haben. Also man kann denen auch E-Mails schreiben. Könnt ihr übrigens auch info@die13etage.de und das soll man nebenbei erwähnen, weil das Medium bedienen wir auch. Würden wir uns sogar sehr freuen. Vielleicht habt ihr ja ein Nerdgesetz für uns, nachdem wir das ja heute das erste Nerdgesetz rausgegangen haben. Dann schafft es ihr vielleicht auf unser 13. Etage Nerdgesetz-Shirt, was ja, ich würde sagen, wenn ich eine DeLorean hätte, auf jeden Fall in der Zukunft so hoch und teuer preisig verkauft werden darf. Da wollte ich jetzt schon eins haben. Mhm. Versprochen. Ja, Steffen, es war schön, wieder live mit dir dazu gesprochen zu haben. Ist schon was anderes, wenn man sich gegenseitig befummeln kann, während man live miteinander spricht, als wenn man immer nur zeitversetzt per WhatsApp sich das antun kann. Ja. Nicht dran ziehen, nicht dran ziehen. Nicht dran ziehen. Nicht dran ziehen. Und Steffen, ich überlasse dir wie immer das letzte Wort, weil der weise alte Mann soll sprechen. Das bist du. Nerdgesetze sind die Wahrheit. Das gefällt mir. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss. Sie verlassen Etage 13. Sollten Sie außerhalb unseres Stockwerkes mit uns Kontakt aufnehmen wollen, besuchen Sie uns doch auf facebook.com die 13. Etage oder auf Twitter @die13etage. Alle weiteren Infos zum Podcast erhaltet ihr auf die13etage.de. Die 13. Etage ist eine Produktion von Steffen Liebschner und Bastian Richetshagen. Wir freuen uns über jeden Kommentar, Like oder Nachricht. Startzeichen. Ja, herzlich willkommen zurück. Moment, stopp, ich muss noch professionell werden. Dann schnufe ich mir auch noch ein. Na, jetzt bin ich schon professionell. Hallo. Ach, Entschuldigung, dann werde ich jetzt wieder unprofessionell. Schön in die Rolle. Oh Mann, ey, Alter. Ich glaube, ich habe mir ein bisschen auf die Brille gerotzt. Wir haben ein bisschen, jetzt haben wir ein bisschen Outro, aber ey. Vor allem immer geil, wenn man das ankündigt, ne? So. Dann fühlt man sich immer so mäßig so gezwungen. Hallo, meine Damen und Herren. Das Knarzen wirst du hören, ist mein Bett. Hast du noch was vor? Das Knarzen oder was geht da ab? Hallo, Shitam. Du, du, du, du, du, du, du, du, du, du, du, du, wäre schön, wenn das der offizielle Anfang wäre von Etage 13. Nee, mach mal anders. Komm, mach du. Das werde ich versuchen zu verhindern. Mach du. Ja, herzlich willkommen bei der Etage 13. Ich glaube, ich habe noch dazwischen geplappert. Jetzt mach nochmal neu. Deswegen hatte ich noch eine Pause gelassen. So wird das doch nichts.